Deutschlandfunk Kultur Tonart. Der Krautrock gilt als einer der wenigen genuin deutschen Beiträge zur Rockgeschichte mit Bands wie Kraftwerk oder Can. Eine Musik, in der elektronische Einflüsse neben freien Improvisationen stehen. Damit ist dann auch die Nähe zum Jazz gegeben. Bei der Kölner Band Car wiederum trifft eine Rock- bzw. techno-affine Rhythmusgruppe auf Improvisatoren des freien Jazz an Saxophon und Synthesizer. Jan Tengeler stellt Ihnen die Band und deren neues Album vor. Also tatsächlich gab es schon so in etwa die Vision, Vermischung von Jazz und Elektronik, was jetzt ja auch nicht unbedingt das Allerneueste ist. Aber das hat irgendwie alles so ein bisschen so einen ganz interessanten Wandel durchgemacht, weil wir haben dann auch so ein paar Jahre lang irgendwie viel auf Partys gespielt, also dann auch richtig einfach 2 Stunden lang frei improvisiert und die Leute haben getanzt. Und jetzt mittlerweile ist das aber wieder viel konzertanter geworden. Ja, irgendwie eine sehr viel fragilere Musik. Bassist Ken Hartwig und Schlagzeuger Johannes Klingebiel sind die Bandgründer von Car. Sie haben zusammen an der Musikhochschule in Köln Jazz studiert, ihr Diplomkonzert gemeinsam bestritten und sich dabei die Unterstützung des Saxophonisten Leonard Huhn und des Keyboarders Christian Lorenzen gesichert. Dass diese Formation auch 7 Jahre später noch zusammenspielt, hat Seltenheitswert, jedenfalls in Jazzkreisen. Gerade beim Auftritt nach außen hin, dann ist das irgendwie super wichtig, dass wir eine Band sind. Okay, wir haben das irgendwie so ins Leben gerufen und schreiben die Stücke und sowas, aber auf der Bühne machen wir jetzt keine Ansagen, sondern das macht der Leo, unser Saxophonist, weil der sowas viel besser kann als wir. Ja, Leo hat in der Band ein ziemlich außergewöhnliches Setup, weil er halt sein Saxophon durch eine ganze Menge Effektgeräte jagt und sich da in den letzten Jahren intensiv mit beschäftigt hat und dadurch so einen ganz bestimmten Sound auffährt. Unter anderem deshalb ist er quasi unersetzbar für die Band. Also man könnte das mit keinem anderen Saxophonisten spielen. Und ja, Christian genauso. Er ist natürlich ein sehr guter Jazz-Pianist im klassischen Sinne, aber auch bei ihm einfach in den letzten Jahren unheimlich viel Interesse für Elektronik, Synthesizer, jetzt erforscht ständig und bringt dann auch immer wieder neue Technik mit quasi und die wir integrieren. Ja. Die elektronischen Elemente sorgen bei Car für einen Sound, der sich oft nur schwer zuordnen lässt. Klingt hier eine Gitarre? Oder ist es doch das Wurlitzer E-Piano oder ein speziell veränderter Saxophonklang? Gemeinsam mit den meist eher geradlinigen Rhythmen entsteht eine Atmosphäre, die man mit Jazz nicht zwangsläufig in Verbindung bringt. Es könnte ebenso psychedelischer Rock sein. Und auch die Arbeitsweise der Band liegt irgendwo zwischen diesen Genres. Die Arrangements entstehen tatsächlich größtenteils dann, sobald wir zu viert an den Stücken dran sind. Probiert man aus, was funktioniert. Teilweise haben wir Ideen, die wir dann mitbringen. Da stellt sich dann heraus, es funktioniert nicht. Dann findet man gemeinsam was anderes. Ja, es ist tatsächlich, würde ich sagen, echt wie so ein bisschen eine Mischung aus einer Jazz-Kombo und einer Rockband. Wo ich wieder aus diesem Jazz-Kontext kennt man das irgendwie so, der Bandleader kommt mit seinem Leadsheet an und das wird dann halt so runtergespielt, das vereinfacht gesagt. Und in einer Rockband ist irgendwie das Gegenteil. Man erarbeitet sich gemeinsam irgendwie so einen Song und irgendwie ist das so eine Mischung daraus. Behind you, irgendwo da hinten, hinter dir sind vielleicht noch Geheimnisse. Ne? Also was für mich da auf jeden Fall drinsteckt, ist irgendwie so ein Paranoia-Gedanke. So erläutert Johannes Klingebiel, Schlagzeuger der Kölner Band Car, den Titel des neuen Albums Look Behind You. Aber natürlich sei die Sache mit der Paranoia nur eine mögliche Assoziation von vielen. Denn nichts läge den 4 Musikern ferner, als sich irgendwie festzulegen. Songtitel werden dementsprechend auch schon mal per Zufallsgenerator im Internet ermittelt. Tatsächlich aber ist die Band im Laufe der Jahre ruhiger, songorientierter und damit auch verbindlicher geworden. Ob man das nun als Krautjazz, Trip Music oder Psychedelic Improv bezeichnet, ist nebensächlich. Car ist längst eine Band mit eigenem Charakter, in dem Groove, verspulte Sounds und die Freiheit der Improvisation eine gelungene Synthese eingehen.